Namens der Bundesregierung ist der Herr Justizminister Broder auf den Zentralfriedhof gekommen, um Abschied von Elisabeth Thury, der Doyenne des österreichischen Journalismus, zu nehmen und um die letzten Grüße von Bundeskanzler Kreisky zu überbringen. Gott verdamme Wuck den Brankowitschen. Nichts gedeihe ihm von seinen Händen. Nicht der weiße Weizen auf den Feldern, nicht die saftige Rebe auf den Bergen, nicht die Kinder im verfluchten Haus. Kaum war dieser Fluch gesprochen, war das Herz der Miliza gebrochen. Prinzessin Vukobrankovic, die drei Leben der Elisabeth Thury. Meine Vorfahren sollen Könige von Mösien gewesen sein, dann serbische Vojvoden. Einer der Vukobrankovic hat die Tochter des serbischen Königs Lazar geehelicht und ist König von Serbien geworden. Vor der Schlacht auf dem Amselfelde 1389 soll er die Serben an die Türken verraten und dafür das halbe Königreich Serbien zum Lohn erhalten haben. Elisabeth Thury, geborene Miliza von Vukobrankovic, Fürstenkind, Giftmischerin, Widerstandskämpferin, Lagerälteste von Ravensbrück, Schriftstellerin, Journalistin. Aus Originalzitaten zu Erzähltexten und Szenen zusammengefügt. Von Susanne Ayub. März 1894. Hermann von Vukobrankovic und seiner Frau Marie wird ihr erstes und einziges Kind geboren. Der Vater gibt ihr den Namen ihrer fernen Vorfahrin Miliza, die in dem serbischen Nationalepos über die Schlacht auf dem Amselfelde verewigt ist. Dasselbe Epos, in dem das Geschlecht der Vukobrankovic verflucht wird. Den Stammbaum trägt Vater Vukobrankovic stets bei sich. Ein Narr. Wir sind die eigentlichen Könige Serbiens, behauptete er. Im Sommer auf der Kurpromenade in Bad Ischl zeigte er den Vorübergehenden stolz seine Ahnentafel. Er behauptete auch, Anwartschaft auf den Thron zu haben. Miliza, das Einzelkind, wächst einsam auf. Von der Wohnung der Eltern in der Lustkandelgasse kann sie auf die Volksoper gegenübersehen, durch das Fenster die Künstler beobachten. Sie schwärmt für das Theater und liebt die Literatur. In der Schule, in den Büchern, findet sie ihre einzige Orientierung. Ihr Heim ist freudlos, die Mutter lieblos und abwesend. Der Vater leidet an einer geheimnisvollen Krankheit. Woran, wird nicht besprochen. Syphilis. Gehirnparalyse. Tobsuchtsanfälle, bei denen er brüllend die Möbel zerschlug. Immer kürzer wurden die Perioden der Zurechnungsfähigkeit. Er fiel in geistige Umnachtung, wie alle seine Geschwister. Wahnsinnig. Als er starb, war Miliza 13. Mein unglücklicher Vater, der letzte männliche Nachkomme des Geschlechts. Mutter, streichle mich. Mutter, halte mich fest. Miliza war ein bildhübsches Kind. Ihr feines, nervöses Gesichtchen wurde allgemein bewundert. Und wie sie in die Backfischjahre gekommen ist, da ist sie von den jungen Männern viel angeschwärmt worden. Aber Schmeicheleien und Galanterien haben sie gelangweilt. Und sie hat sich am liebsten in ihre Bücher vergraben. Durch meine traurige Kindheit war ich gewöhnt, mich in mich selber zu verschließen und mit dem, was mich bewegt, keinen zweiten Menschen zu belästigen. wenn man sie gefragt hat, ob sie denn nie heiraten werde, so hat sie immer sehr ernsthaft geantwortet: Ich möchte meine Freiheit nicht aufgeben. Das Menschengeschlecht befindet sich im besten Zustande, wenn es möglichst frei ist. Dante Alighieri. Gute Noten, doch wenig Disziplin, urteilen die Lehrer. Sie liest verbotene Bücher von Hermann Bahr, Karl Schönherr, Emile Zola. Ich wurde als das schlechte Element der Klasse hingestellt. Ich verdürbe meine Mitschülerinnen durch das Verleihen unsittlicher Bücher. Ein hässlicher Charakter. Wenig wahrheitsliebend und boshaft veranlagt. Hochmütig. Das ist eine Verleumdung von dieser Lehrerin. Manchmal ganz abnorm in ihrem Verhalten. Was man mit ihrer erblichen Belastung in Zusammenhang brachte. Dabei war sie außerordentlich begabt. Die Reifeprüfung habe ich mit vorzüglichem Erfolg abgelegt. Was nun? Als kleines Kind wollte ich Offizier werden oder Universitätsprofessor. Ich möchte Lehrerin werden, in der Hegelgasse. Direktor Piffel wird für mich sprechen. Schuldirektor Piffel wohnt mit seiner Gattin Antonia und seinem Ziehsohn Albert im Mezzanin des Schulgebäudes Hegelgasse 14. Bis zu ihrer Reifeprüfung hat Melissa öfters der Piffelschen Wohnung einen Besuch abgestattet. Piffel ist geschmeichelt über die Verehrung des jungen Mädchens. Sie nahm Gesangs- und Klavierunterricht, spielte Gitarre und legte 1916 nicht nur die Lehrbefähigungsprüfung ab, sondern auch die Turnlehrerprüfung. Von der Direktorswohnung konnte man in den Turnsaal blicken. Bei spektakulären Übungen fühlte ich die Augen des Herrn Direktors auf mir ruhen. Sie war sehr fleißig, in der Schule immer die Erste. Sie fasste leicht auf. Sie war außerordentlich beliebt. Der Stolz der ganzen Anstalt. Mit 22 Jahren die jüngste Bürgerschullehrerin von Wien. Meine Fächer? Deutsch, Geografie und Geschichte. Und Turnen. Für die Mittelschulprüfung in Turnen war der Anatomiekurs an der medizinischen Fakultät Voraussetzung. Für Frauen sehr ungewöhnlich. Dazu absolvierte ich einen einjährigen Koch- und Haushaltungskurs. Einen Kurs für Säuglingsfürsorge. Ich schrieb. Das Magazin Der Erzähler veröffentlichte einige Gedichte. Ich meldete mich auch zur Kriegshilfeleistung. Bei der Direktorsfamilie Piffel geht die Junglehrerin ein und aus. Antonia Piffel bittet sie, dem Sohn des Hauses Nachhilfe zu erteilen. Die Piffels boten mir für Alberts Nachhilfe ein Honorar an. Ich wies dieses natürlich aus Dankbarkeit für meinen alten Lehrer zurück. Man pflegt gemeinsame Interessen. Kino, Opern und Theaterbesuche. Sogar die Sommerfrische wird gemeinsam verbracht. Zwischen dem Schuldirektor und der jungen Lehrerin kommt es zu Vertraulichkeiten, die ihrer Umgebung nicht entgehen. Milizas Mutter fördert den Umgang und stattet die Tochter mit eleganten Toiletten aus. Weil sie sich gesellschaftlichen Aufstieg erhofft? Frau Piffel ist es gar nicht recht. Das sind die schwülen Nächte. Da wird die Sehnsucht wach. Der liebe Zaubermächte stellen dem Herzen nach. Sie hielt sich mehr an eine fremde Familie als an ihre Mutter. Sie hatte sich regelrecht eingenistet. Ihr zudringliches Wesen wurde immer peinlicher. Am 13. Februar 1918 feiert Frau Piffel ihren 50. Geburtstag. Melissa gratuliert mit einer Flasche Wein. Ich wünsche Ihnen ein langes Leben und dass Sie mich recht lieb haben. Am nächsten Tag entdeckt Frau Piffel, dass die Beruhigungspille in ihrer Medikamentenschachtel gegen eine große Tablette ausgetauscht worden ist. Sie enthält Phosphor. Schon mehrmals haben die Piffels unter heftigem Erbrechen und Durchfall gelitten. Der Hausarzt ist bei der Untersuchung von Speisen und Getränken auf Arsenik gestoßen. Man hat das Dienstmädchen, die Köchin und schließlich Milica verdächtigt. Das sind die schwülen Nächte. Sie bringen Glück und Leid. Bald sind auch sie vergangen. Kommt Herbst, kommt Winterszeit. Die erste polizeiliche Untersuchung bleibt ergebnislos. Die zweite führt zu ihrer Verhaftung und am 28. Oktober 1918 zu ihrer Anklage. In den Zeitungen gibt es nur zwei Themen: das bevorstehende Kriegsende und die Giftmischerin. Sie ist eine große, schlanke Erscheinung mit regelmäßigen, hübschen Gesichtszügen. Ihr reiches Haar ist sorgfältig frisiert. Mit ruhiger Aufmerksamkeit mustert sie die Geschworenenbank und den stark besetzten Zuhörerraum. Sie spricht ein gewähltes, reines Hochdeutsch. Ihre Verantwortung ist gewandt und schlagfertig. Aus welchem Grund soll es die Vuko Brankovic gewesen sein? Glauben Sie, dass irgendwelche unerlaubten Beziehungen zwischen Ihrem Mann und der Angeklagten bestanden? Fragt der Staatsanwalt. Frau Piffel verteidigt ihren Mann. Mein Mann ist ein ehrenhafter Charakter. Unser Eheleben war immer tadellos. Auch in seiner Jugend hat er sich nie mit anderen Damen abgegeben. Mein Mann hielt auf die Angeklagte sehr viel und zeigte ihr als Lehrer Zuneigung. Hatte die Vuko Brankovic ein Interesse an ihrem Gemahl? Ich glaube, sie hatte Interesse. Auffallend war ihr Eindringen in meine Familie. Was mein Verhältnis zu Herrn Inspektor Piffel betrifft, so habe ich dafür nur einen Zeugen, das ist er selber. Nie ist Schlechtes zwischen uns vorgefallen. Nie dachte ich Böses. Zu Eifersucht ist wirklich kein Grund vorhanden. Fräulein von Vuko Brankovic, Sie sollen danach getrachtet haben, Frau Landesschulinspektor zu werden. Aus welchem Grund denn? Weil Sie ehrgeizig sind. Ich wäre doch natürlich nicht in eine andere gesellschaftliche Stellung gekommen. Mein Papa war doch Bezirkshauptmann. Damit es sich dafür steht, hätte ich doch mindestens eine Fürstin umbringen müssen. 31. Oktober 1918. Der Staatsanwalt wendet sich in seinem Plädoyer an die Geschworenen. Meine Herren Geschworenen, prüfen Sie den Fall nüchtern. Überlegen Sie das für und wider. Ich will es nicht auf mein Gewissen nehmen, dass eine Unschuldige verurteilt werden könnte. Denn die Verurteilung einer Unschuldigen ist etwas Furchtbares. Aber in diesem Fall wäre vielleicht der Freispruch einer Schuldigen noch furchtbarer. Das Urteil, 2 Jahre schwerer Kerker, verschärft durch einmal Fasten und ein hartes Lager vierteljährlich. Gemäß § 29 Strafgesetz wird über sie der Adelsverlust ausgesprochen. Liebe Mama, mein körperlicher Zustand ist sehr elend und fast kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, dass man mich hier langsam umbringen will. In dieser Bude habe ich mir die Tuberkulose zugezogen. Gestern habe ich in meinem Bett 5 Wanzen und eine Laus gefangen. Ich habe mir das Rauchen so stark angewöhnt, dass ich manchmal 40 Zigaretten in einem Tag rauche. Viele Küsse. Miliza. Im Weiberstock. Die graue Welt hinter Gittern. Nachtruhe bis 7:30 Uhr früh. Waschen auf dem ungeheizten Gang. Ein Viertelleib Brot Tagesration. Wer Geld hat, lässt sich das Essen aus dem Gasthaus gegenüber in die Zelle bringen. Der Wirt schickt, was ihm passt. 17 Uhr Abendessen. Einzelhaft. Tödliche Langeweile. Verbotene Kommunikation mit den Leidensgenossinnen in den Zellen unter ihr. Wir debattierten heftig über politische Fragen und borgten einander Bücher. Auf diesem Weg erst habe ich Marx, Engels, Lassalle, Bakunin kennengelernt. Während der Haft beginnt Miliza ein Tagebuch, das später als Weiberzelle 321 veröffentlicht wird und ihr schriftstellerischen Ruhm bringt. Ist schon eine Psychologie der Gefangenen geschrieben worden? Meines Wissens noch nicht. Ist es aber allem Ignorantentum und Pharisäerstolz zum Trotze nicht wichtig zu wissen, wie über von Menschengehirnen erdachten und von Menschenherzen bestätigten Gesetze gestrauchelt in von Menschen bewachte Kerker geworfen werden, wie diese Parias der Moral denken, fühlen und leiden? Im Juli 1919 begnadigt Karl Seitz, Präsident der Nationalversammlung und späterer Bürgermeister von Wien, das nicht mehr adelige Fräulein Vuko Brankovic. Kein großer Verlust, wird auch im selben Jahr der Adel in Österreich abgeschafft. Schwerer wiegt, dass die Vorbestrafte nicht mehr als Lehrerin arbeiten darf. Sie tritt der Sozialdemokratischen Partei bei und wechselt den Beruf. Im Verlagshaus Karl Konegen nahe der Wiener Ringstraße bewirbt sie sich als Sekretärin. Ich trat dort am 1. Mai 1920 als Sekretärin ein, habe mich aber rasch hochgearbeitet, was in meiner Freude am schönen Buche begründet ist. Ich fand bei meinem Chef Anerkennung. Ich dachte wohl, dass er von der Giftaffäre im Hause Piffel wisse, dieser Punkt wurde nie berührt. Ernst Stülpnagel erkennt die Fähigkeiten seiner jungen Angestellten und beordert sie in die Geschäftsführung. Bald danach ernennt er sie zu seiner Stellvertreterin. Die Mitarbeiter des Verlages wählen sie als Betriebsrätin. Eine glückliche und friedliche Zeit. Nur manchmal habe ich das Empfinden, dass mein Bewusstsein parzelliert ist. Wenn ich mich sehr aufrege und mich krank fühle, dann spalten sich Teile meines Bewusstseins von mir ab. Nicht nur im Büro zeigt sich Ernst Stülpnagel von Miliza beeindruckt. Der 25 Jahre ältere Familienvater verliebt sich. Miliza nennt ihn Stilpe. Am Abend, an den Wochenenden, wird das Büro zum Liebesnest. Auch nach Hause nimmt Stilpe seine Geliebte mit. Dorothea Stülpnagel, sie hat den Verlag in die Ehe mitgebracht, schätzt die junge Frau. An Feiertagen wird sie zum Essen, zu gemeinsamen Ausflügen eingeladen. Manchmal übernachtet sie im Haus. Doch das Glück, das ist rund und es wendet sich schnell. So geht es nun einmal im Leben. Stilpe, ich erwarte ein Kind. Hörst du mir zu? Du hast mir die Treue versprochen. Erinnere dich. Was soll ich tun? Sag du es mir. Ich weiß nicht ein noch aus. Ich habe deine Briefe gelesen, nicht nur die Geschäftspost, auch die private. Du bist verheiratet und du hast auch andere Frauen. Das war einmal, hast du mich beruhigt. Das ist längst Vergangenheit. Du warst nicht ehrlich zu mir, Stilpe. Seine Hure, seine Mätresse. Etwas anderes bedeutete sie ihm nicht. Wut und gewalttätige Ausbrüche. Dann brach sie unter Tränen zusammen, bat um Verzeihung. Er schwor ihr seine Liebe, sie glaubte ihm. Doch es wiederholte sich. Ein Ende. Sie musste ein Ende machen. Da ich über Stülpnagels Wunsch keine Vorbeugungsmittel gebrauchte, wohl aber er mir die Versicherung gab, dass ich mich ganz auf ihn verlassen könne, konnte ich mit einem solchen Falle nicht rechnen. Stülpnagel überließ es ganz mir, mit meiner Lage fertig zu werden. Konsultation bei Dr. Julius Löwy in der Burggasse. Gravid. Non est dubitum. 2 Monate. Eher mehr. Tja. Es ist nicht nur die Schande, die ich fürchte, Herr Doktor. Ein Bekanntwerden meines Zustandes in meiner Stellung bei der Firma würde mich unmöglich machen. Ich müsste gehen. Ich müsste... Herr Doktor. Ja. Dürfte ich mit meiner erblichen Belastung denn erwägen, ein Kind zur Welt zu bringen? Herr Doktor. Plötzlich klagen in der Familie Stülpnagel alle über heftige Leibschmerzen. Dorothea, ihre Kinder, die Bedienerin. Auch Herr Stülpnagel, der nur gelegentlich am Abend zu Hause speist, erkrankt schließlich. Auf Miliza fällt kein Verdacht. Erst als ihre Vergangenheit als Giftmischerin durch einen Bürotratsch enthüllt wird, lässt Stülpnagel die Lebensmittel in seiner Wohnung chemisch untersuchen. Die Staatsanwaltschaft erhebt die Anklage, Milica Vukobrankovic habe im Mai und Juni 1922 in Wien in der Absicht, Dorothea Stülpnagel und deren Söhne Wolfgang und Ernst zu töten, durch Beimengen von Bleiweiß in eine Anzahl von Lebensmittelpaketen, die für den Haushalt der Familie Stülpnagel bestimmt waren, auf tückische Weise zur wirklichen Ausübung führende Handlungen unternommen, wobei die Vollbringung des Verbrechens nur wegen Unvermögenheit, wegen der Zwischenkunft eines fremden Hindernisses bzw. durch Zufall unterblieb. Hierdurch hat Milica Vukobrankovic das Verbrechen des versuchten Meuchelmordes nach den Paragraphen 8, 134, 135 des Strafgesetzbuches strafbar nach Paragraph 138 begangen. Ihr ungerechten parteiischen Richterhunde, seid meine Mörder! Ich verfluche euch, ihr impertinenten Trottel! Schon in der Nacht hatten sich viele Menschen vor dem Landesgerichtsgebäude angestellt, um sich einen Platz zu erhalten und ihre Sensationslust zu befriedigen. Die Glücklichen, die mit ihren Einlasskarten in den Saal gelangen konnten, gehörten hauptsächlich den sogenannten besten Ständen an. Und unter ihnen war gar ein gewesener Erzherzog. Die vornehmen Damen und Herren entblödeten sich nicht, Operngucker auf die Angeklagte zu richten. Und sie brachen in den unpassendsten Augenblicken in ein Gelächter aus. Milica Vukobrankovic hat eine hübsche, hohe Gestalt, ein blasses, interessantes Gesicht und macht den Eindruck einer außerordentlich intelligenten, aber schwer hysterischen Person. Sie ist ein trauriger Anlass und man benimmt sich wie im Theater. Leute, die sich hier begeilen und ihre perversen Triebe befriedigen wollen, gehören nicht da rein. Ich protestiere gegen diese Unterstellungen. Der Staatsanwalt zitiert aus einem Brief der Angeklagten. Die Richter sind alle Hunde. Der Untersuchungsrichter ist genauso ein Hund wie die anderen. Das über den Herrn Dr. Fischer nehme ich zurück. Das andere nicht? In einem anderen Brief, der aus Ihrer Zelle ging, sagten Sie, es wäre mein heißester Wunsch, dass sein Skalp auf meinem Weihnachtsbaum hängen möge. Diese Briefe geben nur ein Bild meiner zerrissenen Seele. Aus ihnen ersieht man, was ich gelitten habe. Sie empört sich gegen die Vorverurteilung durch die Presse. Ich erstatte die Anzeige gegen diese Zeitungen. Der immer wiederkehrende Ausdruck Giftmischerin in den Blättern kommt dem gleich, was das Gesetz als ein dem Urteil vorgreifen verbietet. Wir müssen in Milica Vukobrankovic selbst ein Stück Wien und zugleich ein Stück Balkan sehen. Ihre Vorfahren waren nicht wählerisch in den Mitteln, wenn es unerwünschte Konflikte zu lösen gab. Daheim herrschte Blutrache, auch für enttäuschte Liebe. Völlig ausgestoßen aus der Gesellschaft, verelendet und abgehärmt, kommt sie aus dem Gefängnis. Aber kaum hat sie Brot, Beruf, Gesellschaft und Wirkungskreis, da vergiftet sie von Neuem. Eine Person, die wie eine Hexe handelt und wie eine Dame aussieht. Femme fatale, Sirene. 15 Heiratsanträge während Prozess. Die Anklagebank wird zum Regiepult, von dem aus sie die Verhandlung leitet. Die Richter, die nun schon fast ein Jahr den Namen Vukobrankovic immer in Verbindung mit dem Wort Giftmischerin in ihrem Leibblatte lesen, kommen notwendigerweise schon mit einer fertigen, festen Überzeugung zur Verhandlung, sodass der Staatsanwalt leichtes Spiel hat. Vukobrankovic ist bereits vor wenigen Jahren im Mittelpunkt einer aufsehenerregenden Vergiftungsaffäre gestanden, an welcher der gegenwärtige Vorfall unwillkürlich die Erinnerung wachrufen musste. Ich bin für diese in wahnwitziger Aufregung begangene, sinnlose Handlung, aus der niemandem ein Schaden erwuchs, mit 16 Monaten strenger Haft genug bestraft worden. Ich kann nicht mehr. Bleiben Sie. Das werden wir abstellen. Ich muss ein Wort sprechen. Es war ein Zustand wie eine Art Verfolgungswahn. Man sieht nur Feinde um sich, man hasst alles, man verflucht alle, auch sich selber. Ich habe niemanden töten wollen. Um des Himmels Willen, immer wieder kommt man mir mit der Mordsache. Es ist grässlich. Bleiweiß, Bleicarbonat, ein toxisches Nervengift, verursacht schwere Koliken, Darmstörungen und führt schon in geringen Mengen zum Tod. In 16 Paketen befindet sich Gift. In Mehl-, Grieß-, Salz- und Staubzuckerpaketen. Der Prozentsatz der Beimischung schwankt. Insgesamt sind mehr als ein halbes Kilogramm Bleiweiß in den Lebensmitteln verteilt. Genügend, um damit 20 bis 25 Menschen zu töten. Wir kommen nun zur Aussage des Zeugen Dr. Julius Löwy. Die Angeklagte gibt an, Ende Mai 1922 ein geschmack- und geruchloses Abortivum zum Abtreiben der Leibesfrucht erhalten zu haben. Bleiweiß. Ich sollte, da mein schwacher Magen für Medizinen damals nicht geeignet schien, täglich mittags und abends etwa eine Messerspitze von dem Bleiweiß zu mir nehmen. Außerdem auch dem Badewasser einige Esslöffel desselben zusetzen. Gellende Schreie und Pfiffe im Gerichtssaal. Abgetrieben hat sie auch noch. Pfui, Schande, dieser Schlampen. Geile Dirne, Ehebrecherin, Hur. 15. Dezember 1923. Im Namen der Republik Österreich. Die Angeklagte Milica Vukobrankovic hat das Verbrechen der schweren körperlichen Beschädigung nach § 152 und § 155 begangen und wird zu einer schweren Kerkerstrafe in der Dauer von 3,5 Jahren verschärft mit einem harten Lager vierteljährlich und zum Strafkostenersatz verurteilt. Die Verwahrungs- und Untersuchungshaft seit 28. Juli 1922, 9 Uhr Vormittag, wird angerechnet. Strafvermindernd das halbe Geständnis und eine auf erbliche Belastung zurückführende Charakterabartung. Karl Kraus schreibt in der Fackel: Eine Prozessführung, die sich gegen die intellektuelle Überlegenheit der Angeklagten durch Witze wehrt und wegen anhaltender Unzulänglichkeit sich durch das Strafmaß schadlos hält. Eine Sachverständigenschaft, in der die geistig Minderbefähigten über die höher Organisierten aburteilten. Eine Zuschauerschaft, die die ganzen Nächte angestellt steht, um sich tagsüber an allem zu beteiligen, was die Justiz nach geheiligtem Missbrauch aufzutischen beliebt und mit Gier und Heiterkeit der Zerfleischung von Privatlebendigen beizuwohnen. Anfang 1925, nach 2 Jahren und 4 Monaten schweren Kerkers, wird die ehemalige Bürgerschullehrerin zur Probe entlassen. Mit 31 Jahren beginnt sie ein neues Leben, ergreift einen neuen Beruf: Journalistin. Meine Zeitungsartikel werden aber mit einem anderen Namen gekennzeichnet sein. Fürderhin werde ich Elisabeth Turi heißen. Turi Vorstadt, Turi Grund. So heißt der Teil des 9. Wiener Bezirks, in dem die frischgebackene Elisabeth Turi ihr ganzes Leben ihren einzigen Wohnsitz hat. Die serbische Giftmischerin gibt es nicht mehr. Die Wienerin schreibt sich eine andere Biografie. Und jetzt? Champagner für alle! Sie arbeitet für die Wiener Allgemeine Zeitung, die Arbeiterzeitung, die Sonn- und Montagszeitung, für die Magazine Die Frau, Die Unzufriedene, ebenso für die amerikanische United Press, die französische Nachrichtenagentur, den Prager Mittag. Meine Betätigung für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei führte ich nach 1934 illegal fort. Hallo? Hallo? Hier spricht Elisabeth Turi, Korrespondentin aus Wien. Vom Rosenkranzfest im Oktober 1938, der einzigen Großdemonstration gegen die Nazis in Österreich, berichtet Elisabeth Turi aus einer Telefonzelle auf dem Wiener Stephansplatz für die BBC London, die noch in der Nacht sendet, während man sich in Österreich fragt, wie diese Nachricht so schnell an die Weltöffentlichkeit gelangt ist. Die illegale Tätigkeit der Reporterin bleibt der Gestapo nicht lange verborgen. Hotel Metropol, ehemaliges Luxushotel auf dem Wiener Mortzienplatz. Nun Sitz der Geheimen Staatspolizei. 1. September 1939, der Tag des deutschen Überfalls auf Polen, Kriegsbeginn und Tag der Verhaftung. Verhör. Ich stand im Verdacht der illegaler Betätigung in der sozialistisch-kommunistisch-katholischen Einheitsfront, doch konnte mir nichts nachgewiesen werden, weshalb ich nicht vor Gericht gestellt, sondern von der Gestapo in Schutzhaft genommen worden bin. Nach einem Jahr Schutzhaft in den Händen der Gestapo bringt man sie in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück in Norddeutschland, nahe von Berlin, ohne Prozess. Im Zugangsblock 8, Klo putzen, Fenster putzen, Boden putzen. Außenarbeit, morgens und mittags am Appellhof. Steine laden, Ziegel schupfen. Sisyphus-Arbeiten ohne Sinn, zermürbend für die Häftlinge. Im Dezember 1940 benötigte man dringend eine Schreibkraft, die die Kartothek in der Kleiderkammer in Ordnung bringen sollte. Als Journalistin wurde ich für diese Tätigkeit ausgewählt. Kleider aus dem Bunker. Dort wird gefoltert und getötet. Die Kleider der Toten kommen in die Bekleidungskammer. Sie werden in die Kartei eingetragen. Die Kleider waren oft zerfetzt und blutig. Und man konnte daraus erkennen, dass es die Folgen von Handgemengen, Misshandlungen und Hundeszenen waren. Ein beliebtes Strafmittel war auch rasches und andauerndes Begießen der Gefangenen mit kaltem Wasser. Oft musste man die Leichen mit Gewalt vom Boden losbrechen, wenn sie in ihrem eigenen Blut oder Kot angefroren waren. 1942 erfolgte eine neuerliche Versetzung. Turi mit der niedrigen Nummer 4436 gehörte nun zur Lageraristokratie. Sie wurde Anweisungshäftling, Kapo. Kommandostrafblock, Abteilung Arbeit in den Kartoffelfeldern, im Kartoffelkeller. Tag für Tag ab 6 Uhr, winters 6:30. Eine halbe Stunde Mittagspause, oft nicht einmal Zeit genug zum Essen. Schwerarbeit und schwere Verantwortung. Erinnerung einer Ravensbrückerin. Ich sehe eine keineswegs mehr junge Frau mit ihrem leicht gekrümmten Rücken an der Spitze eines Kommandos aus 60 Häftlingen des Strafblocks in den Kartoffelkeller ausrücken. Wir wissen, welche Hölle der Strafblock war. Turi hat sich für ihre Mädchen bedingungslos eingesetzt, hat aber auch die Achtung und Autorität besessen, die zur Führung von 60 Frauen des Strafblocks notwendig war. Hauptnahrung der Häftlinge 2 bis 3 Kartoffel am Tag. Die SS wachte darüber, dass keiner ein Stück in die Tasche steckte. Drakonische Strafen dafür. Bunker, Einzelhaft, 25 Stockschläge. Für viele das Todesurteil. Auch Turi kommt in Bunkerhaft. Sie hat ihrer Arbeitskolonne Kleider und Schuhe aus der Bekleidungskammer besorgt. Das zweite Mal 14 Tage, weil ich Häftlingen aus dem Strafblock Brot zugesteckt hatte. 1944 wird Elisabeth Turi in die Lagerschreibstube versetzt, wo ich die Leitung der Lagerpolizei des Ordnungs- und Reinigungsdienstes im Lager übernehmen musste. Ich wurde später auch Lagerälteste. Dienstvorschrift. Die Funktionshäftlinge, Kapos, müssen über die Stimmung der Häftlinge, ihr Wesen und Treiben sowie über alle Vorgänge im Schutzhaftlager unterrichtet sein. Kein Häftling darf dem anderen trauen. Feste Kameradschaften unter den Häftlingen bilden eine Gefahr für die Lagersicherheit. In der Lagerpolizei setzt Turi verstärkt Österreicherinnen ein. Turis Truppe, zuverlässige Kameradinnen, die im Bedarfsfall Befehle der SS durchzuführen haben und diese möglichst vereiteln. Zu Turis Möglichkeiten gehört es, der Oberaufseherin Vorschläge zu unterbreiten. Diese gehen in der Regel auch durch, berichten Kameradinnen aus Ravensbrück nach dem Krieg. Doch es gibt auch andere Erinnerungen, Geschichten und Gerüchte. Herrschsüchtig war sie, päpstlicher als der Papst. Ihre Schläge, schmerzhaft und gezielt. Sie gebrauchte und missbrauchte ihre Macht. Sie hat ihre kommunistische Vergangenheit völlig abgelegt. Sie schlug nicht, tat aber auch selten Gutes für die anderen. Ihr bemerkenswertes Äußeres, ein großer Kopf mit grauen Haaren im Herrenschnitt, eine große Nase und eine fürchterliche Stimme. Einen Hals hatte sie nicht. Unter dem Hinterkopf saß gleich der etwas gebuckelte Rücken. Sie war einmal unter der Anklage des Giftmordes gestanden, aber aufgrund mildernder Umstände begnadigt worden. Und zwar vom alten Bürgermeister Seitz, der auch in Ravensbrück im Zellenbau saß. Einmal, als Turi wartend vor der Zellenbautür stand, wurde er gerade zum Spaziergang herausgelassen. Mit dem ganzen Charme seiner altfränkischen Courtoisie zog er den Hut gegen sie. Und Turi sagte zusammen unter dieser ritterlichen Geste. Gerade diese Geste hatte sie wohl schon seit langer Zeit vergessen. Sie war außerordentlich verroht im Lager. Hinter Stacheldraht, gequälte Frauen, wie Tiere im Schlachthof anzuschauen. Manch blühendes Leben ward hier zerstört, manch Aschenurne zur Heimat kehrt. Jedoch bleibt es für die Häftlinge undurchschaubar, ob Turis Verhalten Teil ihrer Strategie eines doppelten Spiels ist oder ob sie tatsächlich mit der SS zusammenarbeitet. Wann werden wir der Freiheit Lieder singen? Und wann der Heimat Glocken uns klingen? Geduld nur, Gedulde, das Leid ertrag. Bald muss ja kommen der Rettung Tag. Und Austria wird das Haupt stolz erheben. Die Stunde kommt. Wer wird sie erleben? Die Ambivalenz ihrer Position kommt nach dem Krieg zur Sprache, als 1946 in Hamburg die Ravensbrück-Verfahren gegen Ärzte und Lagerpersonal, aber auch gegen Häftlinge, die Mithäftlinge misshandelt haben, eröffnet wird. Zeugin Turi beschuldigte den Lagerkommandanten Suren, die grausame Oberaufseherin Dorothea Binz und weitere 10 SS-Angehörige namentlich. Sie kannte die Gaskammer, sie wusste von den medizinischen Versuchen an Häftlingen. Gegen Elisabeth Turis Zeugnis erheben ehemalige Häftlinge Einspruch. Sie wird trotzdem vorgeladen. Die Stimmen gegen sie verstummen nie. September 1946. Das dritte Leben beginnt. mit der Neugründung der APA, Austria Presseagentur. Unterstützt von der amerikanischen Besatzungsmacht, in Zusammenarbeit mit der Nachrichtenagentur Reuters, entstand nach Ende des Zweiten Weltkrieges die APA als Genossenschaft der österreichischen Zeitungen. Gründungsstatut. Ziel und Zweck ist es, einen unabhängigen Nachrichtendienst für die österreichischen Zeitungen zu schaffen, gleichgültig welcher politischen oder weltanschaulichen Tendenz. Im kriegsbeschädigten Haus der Wiener Börse an der Ringstraße ist der erste Sitz der österreichischen Nachrichtenagentur. Vom Widerstand an den Schreibtisch kommen der Chefredakteur, die Auslandsressortleiter sowie die Innenpolitikredakteurin. Ihr Name? Elisabeth Turi. Man nennt sie auch Madame Appa. Eine für Frauen ihrer Generation außergewöhnliche Karriere nimmt ihren Lauf. Als Arbeitstische hatten wir grob gezimmerte Möbel, wie man sie in alten Waschküchen findet. Fernschreiber schrieben damals auf langen Bändern, wenn sie nicht streikten. Es war ja alles Kriegsbeutegut, von den Besatzern den zugelassenen Redaktionen zur Verfügung überlassen. Schnell teilt die Politik die APA in eine linke und eine rechte Reichshälfte. Dazwischen herrscht Feindschaft. Auch Turis Vergangenheit wird wieder ausgegraben. Kaffee? Nein, danke. Wenn die Turi Kaffee kocht, verzichte ich lieber. Der Schreibtisch ist das Zentrum ihres Lebens, den sie nur bei Pressekonferenzen verlässt. In ihre Wohnung in der Lustkandlgasse geht sie für ein paar Stunden zum Schlafen. Die beste Zeit zum Arbeiten, die Nacht. Kaffee, Zigaretten, Kaffee. Einmal im Jahr nach Venedig. Der Lido. Doch selbst dort hält es sie nur kurz. Nach wenigen Tagen ist sie wieder in Wien. Die Kollegenschaft bezweifelt, dass sie überhaupt weg gewesen ist. Die Turi? Kann ja gar nicht schwimmen. Die war auf Heimaturlaub. Und jetzt ist sie schon fad. 1956. Anekdote. Das Büro der Austria Presseagentur in der Wiener Börse brennt aus. Elisabeth Turi rettet sich erst in letzter Sekunde von ihrem Schreibtisch. Hallo? Entschuldigung, ich muss Schluss machen. Augenblicke später stürzt das Dach des Gebäudes hinter ihr ein. Hier, Turi. Die unerschrockene Journalistin berichtet vom Schauplatz aus einer nahegelegenen Telegrafenstation direkt an die Zeitungen. Dienstzeiten kenne ich nicht. Ich lebe im Büro. In der Schreibtischlandschaft, hinter ihren Büchern, Zeitungen und Papierstößen beinahe verschwunden. Mehr und mehr Zeit verbrachte sie in der Redaktion. Schlief manchmal sogar am Schreibtisch ein und ging nach dem Erwachen auch nicht mehr heim. Mit zunehmendem Alter genehmigte sie sich, auch während langer Pressekonferenzen, ein Schläfchen. Haushalt führe ich nicht. Wenn sie zu Hause essen wollte, stampfte sie einfach auf den Fußboden und der Kellner aus dem Café Volksoper unter ihrer Wohnung brachte ihr das Menü hinauf. Sie weiß von jedem etwas. Geheimnisse, Gerüchte. Von jedem hat sie ein Dossier angelegt. Skandale. Mit jedem Minister ist sie per Du. Von ihr weiß man nicht einmal, mit wem sie ein Verhältnis hat. Werden Sie nicht unverschämt. Mit dem Bürgermeister? Mit dem Landeshauptmann? War doch etwas dran an der Nachricht, dass sie eine Homosexuelle war? Geschenke von Politikern aus aller Welt füllen die Wohnung der Allwissenden. Lustkandlgasse 11, Tür 4. Ein Leben lang die einzige Adresse der Turi, ist ein Museum der Erinnerungsstücke. Das Aktbild im Vorzimmer. Die junge Milica. Im Salon ein Flügel. Schwarze Jugendstil-Möblage mit Perlmutt-Einlagen. Im Speisezimmer die Gemäldesammlung ihrer adeligen Vorfahren. Darunter ein von Maria Theresias Hofmaler Martin van Meitens gemaltes Porträt. Die Vergangenheit, niemals erwähnt, ist dennoch allgegenwärtig. Kollegen, die munkeln und nicht offen zu fragen wagen. 1970 erscheint der Kolportageroman von Ernst Weiß, Der Fall Vukobrankovic. Jemand legt ihn auf ihren Schreibtisch. Sie schiebt das Buch wortlos zur Seite. Wie Elisabeth Turis Leben ist auch ihr Sterben geheimnisumwittert. Sie stirbt an einem Wochenende, an ihrem Schreibtisch sitzend oder im Krankenhaus. Und ihre Todesursache? Perforation des Zwerchfells, Darmkrebs, ein kaputtes Herz. Nur so viel steht fest, es war ein Samstag. Die Doyenne des österreichischen Journalismus ist heute Morgen im 80. Lebensjahr verstorben. In allen österreichischen Zeitungen erscheinen Nachrufe auf die Turi. Für den Tag ihres Begräbnisses habe sie in ihrem Terminkalender noch einen Empfang beim Bundespräsidenten eingetragen gehabt. Dem durchschnittlichen Zeitungsleser wird der Name Elisabeth Turi wenig sagen. Als eine der bestinformierten Wiener Journalistinnen sei Elisabeth Turi fast 27 Jahre lang die Seele der Redaktion gewesen. Vielleicht hat er sich, wenn er Zeuge eines Staatsbesuchs oder offiziellen Empfanges wurde, einmal gewundert, wer denn die gebeugte alte Dame mit der riesigen Handtasche ist, die offensichtlich Gott und die Welt kannte und mit allem perdu war. Die Appa werde ihre Turi nie vergessen. Ein Testament existiert nicht. Angehörige finden sich keine. Der bestellte Notar versäumt es, wie von Gesetzes wegen vorgesehen, einen Erbaufruf in die amtliche Wiener Zeitung zu setzen. Warum, bleibt ungeklärt. Sicher ist jedoch, dass so mancher darüber erleichtert aufatmet. Den Nachlass bekommt ein Altwarenhändler, der in Windeseile die Wohnung in der Luskandlgasse leert. Die Gemäldesammlung? Das wertvolle Mobiliar, die Bibliothek samt geheimer Korrespondenzen, die Tagebücher mit ihrem unbekannten Inhalt, das Erbe der Elisabeth Turi, der letzten aus dem Geschlecht Vukobrankovic, brachte alles in allem 7000 Schilling ein. Ihre Geheimnisse nahm sie mit. Prinzessin Vukobrankovic, die drei Leben der Elisabeth Turi. Aus Originalzitaten zu Erzähltexten und Szenen zusammengefügt von Susanne Ayub. Gesprochen haben Michu Fries, Isabella Frittum, Florentin Groll, Peter Matic und Michael Köppel. Musik komponiert, bearbeitet und gespielt von Emer Kinsella. Tontechnik Anna Conzio und Gerhard Wald. Regie Susanne Ayub. Redaktion Elisabeth Stratka. Bibliothek Rudolf Preyer, Die Turi mit Gift und Feder, Edition Steinbauer, Wien 2010. Die zitierten Gedichte stammen von Milica Vukobrankovic alias Elisabeth Turi. Sie hörten eine Koproduktion von Österreichischem Rundfunk und Deutschlandfunk 2014.